und Polizei. Haben wir nie aufgegeben, ja wir sind immer noch dabei. Und niemand kann uns stoppen, jedenfalls nicht legal. Wir bleiben wie wir sind, national und radikal. Wir spielen weiter, kein Ende ist in Sicht. Wir spielen weiter, bis dieses System zerbricht. Wir spielen weiter, wenn auch nie fürs große Geld. Wir singen Deutschland über alles in der Welt. Das Leben ist ein Spiel. Und die Würfel sind gefallen. Wir werden nicht mehr länger eure Spielfiguren sein. Unsere Waffe, das ist die Musik. Und es dröhnt aus allen Kehlen. Gute Nacht, du geiler Staat. Du wirst uns auch nicht fehlen. Wir spielen weiter, kein Ende ist in Sicht. Wir spielen weiter, bis dieses System zerbricht. Wir spielen weiter, wenn auch nie fürs große Geld. Wir singen Deutschland über alles in der Welt. Wir bringen es auf den Punkt, trotz Verbot vieler Worte. Es gibt immer einen Weg, zu sagen, was man denkt. Sicher findet ihr uns frech und wir finden euch zum Kotzen. Unsere Worte sind wie Feuer, das euch verbrennt. Wir spielen weiter, kein Ende ist in sich. Wir spielen weiter, bis dieses System zerbricht. Wir spielen weiter, wenn auch nie fürs große Geld. Wir singen Deutschland über alles in der Welt. Entscheiden. Und wir finden für eure Arbeit, habt ihr Urlaub verdient. Ich wünsch euch eine gute Fahrt, direkt in die Hölle, ohne Rückfahrschein. Auf nimmer Wiedersehen, auf nimmer Wiedersehen. Wir spielen weiter, kein Ende ist in Sicht. Wir spielen weiter, bis dieses System zerbricht. Dann liegt es jeder von der Endspitze an den Welt. Deutschland, Deutschland, über alles in der Welt.